Die Augustenstraße in Köthen in Sachsen-Anhalt. In einer obdachlosen Unterkunft im Haus Nummer 63 treffen wir vor wenigen Tagen drei junge Männer. Manipulation. Norman Krüger, Andy Ritter und Christopher Kaufmann. Manipulation. Die drei Brüder wohnen mit ihrer Mutter Karin Ritter in diesem Haus. Und Manipulation. Wegen dieser Familie gibt es hier mehrmals in der Woche Polizeieinsätze. Nach Angaben der Köthener Polizei hat es in den letzten anderthalb Jahren insgesamt 99 Einsätze in der Augustenstraße 63 gegeben. Zitat: In jedem dieser Einsätze waren einer oder mehrere Familienmitglieder der Familie Ritter involviert. Ärgerlich, ärgerlich. Live. Und Manipulation. Ist das so? 4 Jahre. Ist das so? 4 Jahre. Ist das so? 4 Jahre. Ist das so? Vollgas. Thank you.